Father, bless these words, I pray, to our hearts. Vater, ich bete, dass diese Worte zum Segen werden in unseren Herzen. I pray that we would be the church that you would, that you died for. Und ich bete, dass wir zu der Gemeinde werden, für die du gestorben bist. That you want us to be. Die du möchtest, dass wir sein sollen. In this dark world, we pray. In dieser finsteren Welt. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, we're following the book, The Purpose-Driven Life. Wir gehen vor in dem Buch Ein Leben mit Vision. And we're adding things to it. Und wir wollen da weiter. It's written by Rick Warren. Dieses Buch ist verfasst von Rick Warren. It's 40 days of devotional. Es sind 40 Tage an Andachten. Very short review, day one. Wir wollen ganz kurz wiederholen vom ersten Tag. We were born by his purpose and for his purpose. Also wir sind von Gott geboren und für Gott geboren. God has five purposes for us. Gott hat fünf Lebensziele für uns. The first is worship. Die erste ist, das erste Lebensziel ist die Anbetung. And the other four flow from that. Und die anderen vier, die fließen aus dem heraus. The second one is fellowship. Das zweite ist die Gemeinschaft. Day 8, you were planned for God's pleasure. Tag 8, du wurdest um der Freude Gottes willen geplant. Anything that you do that brings pleasure to God is an act of worship. Alles, was du tust, das Gott Freude bringt, ist eine Handlung der Anbetung. Next one, verse 18, day 18, experiencing life together. Tag 18, das Leben gemeinsam erfahren. The Bible calls this shared experience fellowship. Die Bibel nennt diese gemeinsame Erfahrung Gemeinschaft. And that's the second purpose. Das ist das zweite Lebensziel. 1 John 1:7. 1. Johannes 1:7. If we walk in the light as he himself is in the light, wenn wir aber in dem Lichte wandeln, wie er in dem Licht ist, we have fellowship with one another. So haben wir Gemeinschaft miteinander. And the blood of Jesus his son cleanses us from all sin. Und das Blut Jesu Christi seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. To walk in the light means I'm honest with myself. Also im Lichte zu wandeln bedeutet, dass ich mir gegenüber selbst ehrlich bin. I'm honest with others. Dass ich anderen gegenüber ehrlich bin. And I'm honest with God. Und dass ich auch Gott gegenüber ehrlich bin. In real fellowship people experience authenticity. In wirklicher Gemeinschaft erfahren die Menschen Authentizität, mutuality, Gegenseitigkeit, sympathy, Mitgefühl and mercy. Und Barmherzigkeit. Day 19. Tag 19. Cultivating community. Gemeinschaft pflegen. It takes both God's power and our effort to produce a loving Christian community. Es braucht Gottes Kraft und auch unsere Anstrengung, um eine liebevolle christliche Gemeinschaft zu erzeugen. Only the Holy Spirit can create real fellowship between believers. Nur der Heilige Geist kann wirkliche wahre Gemeinschaft zwischen Gläubigen schaffen. But he cultivates it with the choices and commitments we make. Aber er kultiviert diese Gemeinschaft mit den Entscheidungen und mit der Hingabe, die wir dabei haben. There's nothing greater that we can accomplish in our lives. Es gibt da nichts Größeres, was wir in unserem Leben wirklich erreichen können. Living part of a loving Christian community. Dass wir ein lebendiger Teil einer liebevollen christlichen Gemeinschaft Because sind. That's contagious. Weil das ist ansteckend. And that can affect church after church after church. Und das kann eine Gemeinde nach der anderen anstecken. If we can be everything God wants us to be, so wenn wir all das sein können, was Gott möchte, dass wir sein sollen, we can affect this country. Dann können wir Auswirkungen haben auf dieses Land. Cultivating community takes number one, honesty. Die Gemeinschaft zu kultivieren braucht zunächst einmal Ehrlichkeit. And that's what we'll talk about today. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ephesians chapter 4, verse 15. Epheser 4, 15. Speaking the truth in love. Die Wahrheit festhaltend in der Liebe. The Amplified says, lovingly expressing the truth. In der erweiterten Übersetzung heißt es, die Wahrheit liebevoll ausdrückend. The Greek actually just says, truthing in love. Also im Griechischen heißt es einfach nur wahrhaftig in Liebe. Yeah. Truthing in love. Wahrhaftig in Liebe. And so the Amplified lovingly expressing the truth. Also in der erweiterten Übersetzung dieser Ausdruck in liebevoller Weise. Which also means speaking the truth. Was eben so viel auch bedeutet, wie sie auszusprechen, but die Wahrheit. What it means is living out the truth in love. Aber was es wirklich bedeutet, heißt die Wahrheit in Liebe auslebend. Which would include everything that we say. Und das beinhaltet auch alles, was wir sagen. So the New American Standard Bible, speaking the truth in love. Also in der neuen amerikanischen Übersetzung der Standardbibel heißt es eben die Wahrheit aussprechen in okay. Liebe. Ephesians 4:29. In the same chapter. Im selben Kapitel. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace, a blessing to the hearers. Kein faules Wort gehe aus eurem Munde, sondern dass irgend gut ist zur notwendigen Erbauung, auf dass es den Hörenden Gnade darreiche. Corrupt communication. Also eine faule Kommunikation. Can be, means rotten. Just, it stinks. Das, ja, das bedeutet right? eben verfault. Etwas, was stinkt. Faules Wort. It just stinks. It has an odor to it. Ein faules Wort, das einfach stinkt. Das it has Geruch a negative hat. Effect on those who hear it. Also eine negative Auswirkung hat so, für die es hören. Judging, also richten, gossip, üble Nachrede slander, betreiben, schlechte unnecessary Worte, criticism, also unnötige Kritik äußern, belittling people, Leute klein machen, sarcasm, Sarkasmus, that's not funny, die, etwas, das nicht lustig and ist. This kind of thing. Also solche Dinge. Let none of that come out of our mouth. Nichts von diesen Dingen sollen aus eurem Munde kommen. But that which is good to the use of edifying. Sondern Dinge, die gut sind zur notwendigen Erbauung. Now, there's a difference between being honest and being authentic. Nun, das ist der Unterschied zwischen dem ehrlich sein und dem authentisch sein. Authentic is somewhat passive. Authentisch sein, das ist eher passiv. And being honest is active. Und ehrlich sein bedeutet aktiv zu sein. When I'm authentic, also wenn ich authentisch bin, it means I'm making no effort, bedeutet es, dass ich keine Anstrengung unternehme, to influence your perception of me, um deine Wahrnehmung von mir zu beeinflussen. Your true perception. Deine wahre Wahrnehmung. It means I'm making no effort to get you to perceive me as I want you to perceive me. Also das heißt, ich unternehme nichts, um dich dazu zu bringen, mich so wahrzunehmen, wie ich es möchte. I'm making no effort. Ich nehme da keine Anstrengung. I just want you to see me as I am. Ich möchte einfach, dass du mich so siehst, wie ich bin. Uh-oh, here comes so and so. Ah, da kommt der Herr so und so. And then you make this effort to be perceived a certain way. Und dann unternimmst du da die Anstrengung, auf gewisse Weise wahrgenommen zu werden. So you want people not to see you as you are. Du möchtest also, dass dich die Menschen nicht so sehen, wie du bist. You want people to see you as you want them. As you want them to see you. Sondern du möchtest, dass sie dich so wahrnehmen, wie du möchtest, dass sie dich wahrnehmen sollen. So being authentic is somewhat passive. Also authentisch zu sein bedeutet passiv It's actually zu sein. Being quite relaxed. Heißt eigentlich genau genommen ziemlich entspannt zu sein. But being honest Aber ehrlich zu sein quite the opposite. Ist so fast das Gegenteil. It's making every effort to speak the truth. Es bedeutet, jede Anstrengung zu unternehmen, um die Wahrheit auszusprechen. Even voluntarily. Sogar auf freiwillige Weise. Now, I want to add something to the word corrupt. Nun, ich möchte noch etwas hinzufügen zu dem Wort faul. It's not just negative, critical, slanderous communication. Das ist nicht nur eine negative, eine kritische und eine üble Nachrede. But it can also be unnecessarily offensive communication. Es kann auch eine Kommunikation sein, die unnötigerweise angreift. Now, some communication has to be offensive. Nun, manche Kommunikation muss schon offensiv sein. Let's go to the next verse. Now, this is Paul in Acts chapter 13. Hier spricht der Paulus in Apostelgeschichte 13. Paul, I don't know why my thing came out like that. It didn't look like that at home, but anyway. Zu Hause hat's nicht so ausgesehen. Okay. Ich habe das nicht gemacht. Smart enough. Okay. Paul, now watch this. Paul, this is on his first missionary trip. Nun beachtet, das ist während seiner ersten Missionsreise. And they are sharing Christ with a Roman official. Und da erzählen sie den römischen Offiziellen etwas von Christus. And there's this guy there, und da ist dieser Mann, who is like a sorcerer, der ist ein Zauberer. And is coming against them. Und der tritt gegen sie auf. And so Paul, filled with the Holy Spirit, said, Paulus, erfüllt mit Heiligen Geist, der sprach, you who are full of all deceit and fraud. O du, voll aller List und aller Bosheit. You son of the devil. Sohn des Teufels. You enemy of all unrighteousness, of all righteousness. Du Feind aller Gerechtigkeit. Will you not cease to make crooked the straight ways of the Lord? Willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? And behold, the hand of the Lord is upon you, and you will be blind and not see the sun for a time. Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir, und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. That's pretty direct, huh? Ziemlich direkt, nicht wahr? I don't think he had any intention of ministering grace to him. Ich glaube, er hat da überhaupt keine Absicht gehabt, dem Gnade zu erweisen. That was a rebuke. Das war eine richtige Zurechtweisung. And when we rebuke somebody, und wenn man jemanden zurechtweist, I'm not so interested about how they feel, dann geht es mir nicht so sehr darum, welche Gefühle dieser Mensch hat, perceive grace, oder ob dieser Mensch Gnade aufnimmt. A rebuke, the intention of a rebuke is to stop somebody. Sondern die Absicht einer Zurechtweisung ist es, jemanden zu stoppen. But what I like the most about the verse, aber was mir am besten gefällt von diesem Vers, is not like you son of the devil. Ist nicht der Sohn des Teufels. I like for a time. Sondern ich mag dieses Wort eine Zeit lang. Because he could have said, you will never see the sun again. Er hätte auch sagen können, du wirst die Sonne niemals mehr sehen. But there is grace. Aber es gibt Gnade. Right there. Da gibt's a little Gnade. Bit of grace. Ein wenig Gnade. He could have said, you son of the devil, I will blind you for life. Er hätte ja sagen können, du Sohn des Teufels, ich werde dich für dein Leben lang blind machen. Never see the sun again. Du wirst die Sonne niemals mehr sehen. Matter of fact, you will never hear anything again. Noch genauer genommen, du wirst auch nichts mehr hören. You will crawl on your hands and feet for the rest of your life. Du wirst auf deinen Vieren kriechen den Rest des Lebens. He didn't do that. Nein, das hat er nicht gemacht. He just said for a time. Er hat nur gesagt eine Zeit lang. Isn't that nice? Ich meine, ist das nicht nett? It's a little bit of grace in all of that rebuke. Ein bisschen Gnade in diesem ganzen. He really hits him and then he loves him. Also er trifft einen ganz genau und dann gibt ihm aber Liebe. Devil, you enemy of righteousness. Du Sohn des Teufels, du Feind aller Gerechtigkeit. You wicked snake, you viper. Du Wippenbrut, du Schlange. You're gonna be blind. Du wirst blind sein. For a little time. Für eine kurze Zeit. So nice. Okay. This is Acts 23. Nun Apostelgeschichte 23. Paul is standing before the council. Der Paulus spricht nun vor dem Rat. And he opens up by saying, dear brethren. Und öffnet seine Rede mit ihr Brüder. This is the Jewish council in Jerusalem. Das ist dieser Ältestenrat der Juden in Jerusalem. And he says, dear brethren, I just want you to know that I've lived my whole life with a pure conscience before God. Er sagt zu ihnen, meine Brüder, ich möchte, dass ihr wisst, dass ich mein ganzes Leben lang mit einem reinen Gewissen vor Gott gelebt habe. And then it says, and then the high priest said, slap him on the mouth. Und dann sagt der hohe Priester, schlagt ihm eine auf den Mund. And this is what Paul says. Und dann antwortet Paulus. God is going to strike you, you whitewashed wall. Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Do you sit to try me according to the law and in violation of the law order me to be struck? Und du, sitzt du da, mich nach dem Gesetz zu richten und wider das Gesetz handelnd befiehlst du mich zu schlagen? Is there any grace in this? Gibt's dir irgendeine Gnade drin? Well, I guess whitewashed wall sounds better than you hypocrite. Also ich glaube die gedünchte Wand, ja, die klingt vielleicht etwas besser als du Heuchler. But it's pretty straightforward. Aber das ist ziemlich klar und deutlich ausgedrückt. I don't think he was thinking about the man's feelings. Ich glaube nicht, dass er dann die Gefühle des Mannes gedacht hat. And then everyone went, you speak like this to the high priest? Die Reaktion der anderen ist dann auch, was, so sprichst du gegen den Hohepriester? And Paul said, he didn't say, I'm sorry. Und dann sagt der Paulus darauf nicht, na, tut mir leid. He just said, I was not aware it was the high priest. Er sagt dann bloß, mir war nicht bewusst, dass das der hohe Priester ist. Because it is written, you shall not speak against a leader. Weil es heißt eben, du sollst nicht gegen jemanden, der leitet, sprechen. He didn't apologize. Also er hat sich nicht dafür entschuldigt. He just said, I didn't know. Er hat nur gesagt, ich wusste es nicht. He didn't even say, I'm sorry, I didn't know. Er hat nicht einmal gesagt, es tut mir leid, ich habe es nicht gewusst. He just said, I didn't know. Er hat nur gesagt, ich wusste es nicht. But I'm sure he stood with what he said. Aber ich bin mir sicher, er ist zu dem gestanden, was er gesagt God hat. Is gonna strike you, you hypocrite. Gott wird dich schlagen, du Heuchler. So there's a time when we need to speak the truth. Also es gibt Zeiten, da muss man die Wahrheit aussprechen. Is this in love? Wird das in Liebe geschehen? Oder ist das hier it's in Liebe geschehen? For God and it's in love for the truth. Es ist in Liebe zur Wahrheit und zu Gott geschehen. It's in hope that the person may come to the truth. Und es ist in dieser Hoffnung gesprochen, dass dieser Mensch die Wahrheit findet. Let's go back to the verse before. Gehen wir einen Vers zuvor. All right, let's stay right there. All right, just stay right there. Honesty without edification. Also nun Ehrlichkeit ohne Auferbauung under normal circumstances unter normalen Umständen can simply be a disguised form of corrupt communication. Kann ganz einfach nur eine versteckte Form von einer schlechten Kommunikation sein. If I'm confronted with evil, also wenn ich mit dem Bösen konfrontiert if someone is bin, really taking a stand against God, wenn jemand wirklich eine Position gegen Gott einnimmt und gegen die Wahrheit, then just speak the truth as it comes to your mouth. Dann sprich einfach die Wahrheit aus, so wie sie dir in den Sinn Don't kommt. Worry about how they feel, und kümmere dich nicht um ihre Gefühle or how they receive it. Oder wie die Menschen das Just aufnehmen. Speak the truth. Sprich die Wahrheit einfach aus. I remember I was in the States, ich erinnere mich, wie ich in den Vereinigten Staaten war. And I was with one of my relatives, und ich war da mit jemandem von meiner and Verwandtschaft I was on the couch zusammen. Reading my Bible. Und ich war da auf meiner Sofa und habe die Bibel gelesen. And, I'm on vacation, right? I'm supposed to be relaxing. Ich meine, ich bin auf Urlaub, nicht wahr? Und ich, ja, ich war, ich sollte entspannt sein. They come into the room and it's und der Mensch kommt da herein und fängt an. I'm just listening to this and I thought, what is going on? Und ich habe mir gedacht, was ist los? And then they come over to me. Dann kommt dieser Mensch da zu mir und. And then all I said is. Und alles, was ich dann gesagt habe. I pointed my finger in their face and I said, stop listening to demons. Ich habe zu diesem Mensch gesagt, mit dem Finger voran, hör auf Dämonen zu hören. And then they just went, boop. Und plötzlich? They just went their way. There wasn't a word. Plötzlich gab es kein Wort mehr. Und dieser they Mensch ist vacuuming and plötzlich hat dieser Mensch dann den Staubsauger genommen. Und like they came out of a bubble. Just wie wenn boop. Die aus einer Blase plötzlich herausgetreten wären. So sometimes we just have to say it like it is. Manchmal müssen wir die Dinge so ansprechen, wie sie sind. With no regard for how they feel or how they're going to receive this. Ohne Rücksicht, wie sie diese Menschen sich fühlen oder wie sie es aufnehmen werden. Because oftentimes we are speaking to the devil himself. Weil sehr oft sprechen wir dem Teufel direkt zu. Or to a spirit that's controlling these people. Oder einem Geist, der diesen Menschen kontrolliert. That's not the norm, though. Aber das ist nicht die Norm. If we start doing that all the time. Wenn wir das die ganze Zeit machen we're würden, gonna destroy the community. Dann würden wir die Gemeinschaft zerstören. Okay. Honesty without edification. Also Ehrlichkeit, aber ohne Auferbauung. Can simply be a disguised form of corrupt communication. Kann auch ganz einfach eine versteckte Form von fauler Kommunikation Why sein. Why did you say that to me? Warum hast du mir das gesagt? I just had to be honest. Ich musste ehrlich sein. Oh really? Was wirklich? You know, somebody gets a free. It's interesting. I said this a couple weeks ago. Somebody Schon gets a free. Ich habe das vor ein paar Wochen gesagt. There was a man here. He got a free lunch. Da war ein Mann da. Er hat ein Essen gratis bekommen, umsonst bekommen. A wonderful, wonderful lunch. Ein ganz wunderbares Essen. He's not in the church. Aber er ist nicht hier in der Gemeinde. It's a free lunch, and then he tastes it and says, "Well, I don't like it." Und dann hat er das gekostet und er hat gesagt, "Na, das mag ich nicht." Honesty. Ehrlichkeit. Is that honesty? Ist das ehrlich? He lacked something. I tried to tell him what he lacked, but he wouldn't listen to me. Ihm hat was gefehlt und ich habe versucht ihm das zu sagen, aber er hat mir dann nicht zugehört. I tried for half an hour. Ich habe eine halbe Stunde lang versucht ihm das zu erklären. The very thing he lacks in life. Nämlich ihm zu erklären, was ihm wirklich im Leben fehlt. Which is what we're going to talk about in a moment. Und darüber werden wir gleich sprechen dann. It's called tact. Nämlich Taktgefühl. The ability to speak the truth without being unnecessarily offensive. Also die Fähigkeit, die Wahrheit auszusprechen, ohne notwendigerweise offensiv zu sein. Let's go back. Galatians 6:1. Noch einmal Galater 6:1. If a man be overtaken in a fault, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt you, würde, which are spiritual, so bringet ihr die Geistlichen, restore such a one in the spirit of meekness. Einen solchen wieder zurecht im Geiste der Sanftmut. Right? We're not talking about rebuking evil here. Wir sprechen jetzt da nicht von dem, dass wir Böses zurechtweisen. This is someone who's overtaken by a fault. Sondern das ist jemand, der einen Fehltritt erlitten hat. Oder? If the person is becomes arrogant and evil. Aber wenn diese Person dann arrogant und bösartig wird, I might have to consider whether I should rebuke them. Dann muss ich mir nicht überlegen, ob ich ihn dann zurechtweise. But we rebuke far and few times in between. Aber wir bewegen uns da dazwischen, zwischen dem right. Zurechtweisen oder we nicht don't, zurechtweisen. Let's say this. We don't rebuke very. Aber wir machen das eben sehr yeah. selten. Ja. We do it very seldom. Wir machen es sehr selten. Right. Most of the time, we are going to people in meekness. Also die meiste Zeit werden wir uns den Menschen mit Sanftmut nähern. And we are trying to restore a brother. Und wir versuchen, einen Bruder wieder zurechtzubringen. I heard a story, a true story, about this this woman in southern USA. Ich habe eine wahre Geschichte gehört von einer Frau in den südlichen and Staaten she von Amerika. Was married to her husband was a really he was an unbeliever. Ihr Ehemann war ungläubig. He didn't like preachers. Mochte keine Prediger. He hated church. Und hasste die Gemeinde. He was just a mean guy. Also ein wirklich böser Mensch. So the woman decides one day she's going to invite the preacher for breakfast. Also eines Tages entschließt sich die Frau, diesen Prediger zum Frühstück Have einzuladen. You heard the story? So they made breakfast. She also made breakfast. Sie macht dann das Frühstück. And the preacher sitting there with the husband. Und der Prediger sitzt da mit ihrem Ehemann. And she serves eggs and bacon and grits. You know what grits sie, are? Sie serviert da die Eier und die Bohnen und grits is cornmeal that's crushed ja, and boiled. So. And it's also Mais yeah, zerstampft, it's crushed ja. and boiled and it's served with the meal. Und dann gekocht und das wird so mit dem Essen serviert. The preacher's eating away. Nun der Prediger isst. And then the wife says, preacher dann Joe. Dann sagt die Frau zu ihm. Pastor Josef, how do you like the food? Wie schmeckt Ihnen das Essen? How do you like my grits? Wie schmeckt Ihnen denn mein Maiskornbrei? And he took a moment and then he said, und er hält kurz inne und dann sagte, well, ma'am, nun, with Frau, all respect, mit allem Respekt, be perfectly honest. Ich will vollkommen ehrlich sein. These are the worst grits I have ever tasted in my entire life. Das ist der schlimmste Brei, den ich jemals in meinem Leben schon gekostet habe. It's true. And then she says, und das ist wahr. What? Und sie sagt dann, was? I am so offended. Ich fühle mich so angegriffen jetzt. How could you say this? Warum kannst du sowas and sagen? You're a pastor? Und sie sind doch Pastor. Say something to the pastor, hun. Sag doch, Liebling, sag doch dem Pastor etwas jetzt. So the husband says, also sagt der Ehemann drauf, preacher, Prediger, you know how much I hate preachers. Sie wissen, wie sehr ich Prediger hasse. You know how I think they're all hypocrites. Und Sie wissen, wie sehr ich glaube, dass alle nur Heuchler sind. But you, sir, aber Sie, mein Herr, are a true man of God. Sie sind ein wahrhaftiger Mann Gottes. Because I've wanted to say that for 30 years. Weil seit 30 Jahren möchte ich hier das schon sagen. What time is the service on Sunday? Wann findet der Gottesdienst statt am Sonntag? A good story, huh? Sometimes the Holy Spirit will just prompt you to say it like it is. Manches Mal bringt dich der Heilige Geist dazu, das einfach so auszusprechen, wie es ist. Sometimes. Manches Mal. Okay. But not all the time. Nicht immer, aber okay. Manchmal. In meekness. Also mit Sanftmut. So corrupt communication has to do with what you say. Also die faule oder schlechte Kommunikation hat damit zu tun, was man how sagt. You say it, wie du es sagst. And also why you say it. Und warum du es sagst. Okay, next. Okay, tact, one more time. Tact, the ability to speak truth without being unnecessarily offensive. Also Taktgefühl zu haben bedeutet, die Fähigkeit zu haben, Wahrheit auszusprechen, ohne notwendigerweise anzugreifen. So you get a job at a shoe store. Du bekommst zum Beispiel Arbeit in einem Schuhgeschäft. And what is the first thing the owner of the store teaches you? Und was ist das Erste, das dir der Eigentümer des Geschäfts sagt oder look, lehrt? When a lady asks for shoes. Also hör zu, wenn eine Frau, eine Dame dich um Schuhe bittet, and the shoe doesn't fit, und der Schuh passt nicht, do not tell her, dann sage das nicht. That her foot is too big. Sage nicht, dass ihr Fuß zu groß ist. Tell her the shoe is too small. Sondern sage ihr, der Schuh ist zu klein. That's tact. Das bedeutet Taktgefühl. You say the truth. Also du sprichst die Wahrheit in aus. In such a way. Aber auf solche Weise. That it's not unnecessarily offensive. So dass das nicht unnotwendigerweise jetzt angreift oder beleidigt. But it is still 100% true. Aber das trotzdem 100% wahr ist. So tact is not compromise. Also Taktgefühl zu haben bedeutet jetzt nicht, right? Kompromisse zu schließen. It's just saying it in a way that it's not unnecessarily offensive. Also man sagt es einfach auf eine Art und Weise, ohne notwendigerweise jetzt anzugreifen, like when my oder wife zu beleidigen. Says, how do you like this dress? Wenn meine Frau zum Beispiel zu mir sagt, na, wie gefällt dir denn dieses Kleid? I think it makes me look fat. What do you think? Ich finde, das macht mich dick. Was sagst du? Yeah, you're right. Ja, du hast recht. What? I can't believe you just said that. Ich kann das nicht glauben, dass du sowas sagst. Well, I didn't say anything. Na, ich hab nicht. You said I was fat. Du hast gesagt, ich bin fett. I didn't say you were fat. You said you were fat. Ich habe das nicht gesagt. Du hast das gesagt. Yeah, but you agreed with me. Aber du hast mit mir übereingestimmt. But I was being truthful. Wo ich doch nur die Wahrheit ausgesprochen habe. I hate you. Ich hasse dich. Make your own dinner tonight. Mach dir dein Abendessen selbst heute. Tact. Taktgefühl. How do you like this dress? Wie gefällt dir das Kleid? Let me think for a moment. Lass mich kurz einmal nachdenken. To be honest, um ehrlich zu sein, it's not my favorite. Das ist nicht mein liebstes. Oh, thank you. Kleid, I love you, hon. I'll change it. Oh, danke. Ich liebe dich. Ich werde ein anderes nehmen. I think it's a little tight. Ich denke mir, es ist ein bisschen eng. You mean I'm too fat? Was, du meinst, ich bin zu dick? No, I think the dress must have shrunk or something. Nein, ich glaube, das Kleid ist irgendwie eingegangen oder so. Okay, next one. Proverbs chapter 12, verse 18. Sprüche 12, 18. There is one who speaks rashly like the thrusts of a sword. Da ist einer, der unbesonnene Worte redet, gleich Schwertstichen. But the tongue of the wise brings healing. Aber die Zunge der Weisen ist Heilung. When I was 24 years old, I was leading songs. I was a song leader in a church in Springfield, Massachusetts. Als ich 24 Jahre alt war, da war ich Lobpreisleiter in Massachusetts in einer Gemeinde. I was a song leader on Sunday night and every Thursday night. Ich war dort Lobpreisleiter immer am Sonntagabend und am Donnerstagabend. But there was another couple who was leading Sunday morning for the big service. Aber dann gab's dann noch ein anderes Paar, das am Sonntagmorgen beim großen Gottesdienst den Lobpreis leitete. There was like 500 people there, 400 people at that service. Da waren damals so 300-400 Leute dort. And then they couldn't make it, so this was my first opportunity to lead worship at the big service. Und dann schafften sie es eines Tages nicht dorthin zu kommen und es war dann meine Gelegenheit, diesen großen Gottesdienst zu leiten. That morning, because I really liked song leading. Und ich habe mich gut gefühlt an dem Morgen, weil ich mochte das sehr, Lobpreis zu leiten. This is gonna be like surfing on a big wave. Das ist so, wie wenn man auf einer großen Welle dahin and reitet. I was so looking forward to it, and I got up on the stage, and people are coming in, and I'm feeling really good. Und ich habe mich da schon so drauf gefreut, und die Leute sind da hineingeströmt, und ich bin auf die Bühne gegangen. I set up my stand, I'm all ready, and I'm standing there like this, like facing everybody as they're getting ready to start, you know. Ich habe da meinen Notenständer aufgestellt und mich vorbereitet und habe so alle angeblickt, wie sie reingekommen I'm sind. Standing just like this, you know, facing everybody. And, bin da so gestanden und habe alle so angeblickt, so wie jetzt. Don, und dann ist mein Freund Don comes charging up on the platform, ist gekommen zur Plattform, zur with Bühne, a newspaper. Mit einer Zeitung. I thought, what are you doing, you fool? You're ruining everything. Und ich habe mir gedacht, was machst du denn da? Das ruiniert doch alles. He just comes right up with this newspaper and comes right in front of me. Der kommt mit dieser Zeitung und baut sich da so vor and, mir and auf. Says, look. Und sagt, schau mal da. And then he says, your zipper is down. Put it up real quick. Und dann sagt er, du, dein Zipferschluss ist offen. Schau, dass du ihn schnell zumachst. He says, don't move. Just do it right now. Er sagt, beweg dich nicht. Mach's einfach jetzt. It's like, oh my gosh! Nein, das darf nicht wahr sein. This was my moment. Das ist mein Moment. And I'm standing here in front of 500 people with my zipper down. Ich stehe da vor 500 Leuten und habe das Hosentuch offen. But he had tact. He was so tactful. Aber er hat das mit Taktgefühl gemacht. He could have just walked up and said, "Hey, Rob, your zipper's down." Er hätte auch herkommen können und sagen können, du, Rob, deine Hose ist offen. I said, "Your zipper's down." Was? Na, ich habe gesagt, dein Zipferschluss ist offen. Oh my gosh! But he was very tactful. Aber er war sehr mitfühlig. This is so Takt. Important. Er hatte großes Taktgefühl. In cultivating a loving Christian community. Und das ist so wichtig, wenn man eine liebevolle Gemeinschaft unter Christen the aufbauen möchte. The tongue of the wise brings healing. Also die Zunge der Weisen ist Heilung. Okay, next verse. Tactfulness is speaking to others in the same way I would like someone to speak to me. Also Taktgefühl zu haben bedeutet, mit anderen so zu sprechen, wie ich selbst möchte, dass jemand mit mir spricht. It requires that I stop and reflect before I speak. Also das erfordert, dass wir, dass ich also innehalte und kurz nachdenke, bevor ich spreche. I will still want to say what needs to be said. Ich werde noch immer das sagen, was zu sagen ist. But reflect on it first. Aber zunächst denke ich mal darüber nach. Does it really need to be said? Muss das jetzt wirklich so gesagt werden? Is it really true? Ist es wirklich wahr? How would I prefer someone to say it to me? Wie wäre es mir recht, wenn das jemand zu mir sagt? Most auf welche Weise? Have I ever done the same thing? Und ganz wichtig, habe ich das schon einmal vorher selbst gemacht? If so, I may choose to fix myself before I try to fix others. Also wenn ja, dann kann ich vielleicht versuchen, zuerst bei mir anzusetzen und danach erst den anderen zu kritisieren. Being tactful is not easy. You have to really work at it. Also Taktgefühl zu haben, das ist nicht einfach. Da muss man wirklich daran arbeiten. How about when you're in a small group and someone just keeps talking? Wie ist das zum Beispiel bei einer kleinen Gruppe, wenn jemand ständig redet? Hey, will you stop talking? Hey, bitte hörst du jetzt zu reden You're talking auf? The whole time. Du sprichst die ganze Zeit. That's tactless. Das würde bedeuten, ohne Taktgefühl zu sprechen. Let's listen to someone else now. Es wäre doch besser zu sagen, du, jetzt wollen wir mal jemand anderen right? zuhören. It's just tactful. Das heißt, das Taktgefühl zu Someone haben. Says, how do you like my new car? Jemand fragt dich zum Beispiel, wie gefällt dir mein neues Auto? You don't say, it must have cost you a very little bit. Also, du sagst dann nicht drauf, das hat nur wenig gekostet. Yeah. Or where'd you get it, in junkyard? Wo ist denn das her, vom Autofriedhof? Was ist das, ein 1950 model or what? Was ist das, ein alter 59er oder was? Was, given to you, or did you really buy it? Was, hat dir das jemand geschenkt oder hast du es wirklich gekauft? Did you find it somewhere? Oder hast du nirgendwo gefunden? you don't want to say that. Also sowas wollen wir so dann what nicht do you think sagen. Of my car? Nun, wie gefällt dir mein neues Auto? That's not so important. It's how you feel about your car. Das ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, wie es dir gefällt. How do you feel about it? Wie es dir well, damit geht. I love my car. How do you feel about my car? Also, ich mag mein Auto. Wie geht's dir damit? Well, like I was saying, the most important thing is that you like the car. Na, wie ich schon gesagt habe, das Wichtigste ist, wie es dir damit But geht. But be honest with me. How do you like my car? Aber sei doch ehrlich. Wie gefällt dir mein Auto? It's interesting. It's interesting. Ja, es ist ein interessantes Auto. Come on, be really honest. Sei einfach ehrlich. I'm trying to be honest. I'm trying to be tactful. Ich versuche ehrlich zu sein. I wouldn't have bought it for myself. Also ich für mich selbst hätte es nicht gekauft. Well, I want to give it to you. Aber ich möchte dir schenken. I bought it for you for your birthday. Ich habe es für dich gekauft für deinen Geburtstag. Oh, you did. Ah, wirklich? Well, I guess I need to be really honest. Nun, ich glaube, ich muss jetzt wirklich ehrlich sein. It's not my style. Das ist nicht mein Stil. Know? Be tactful. Also seid da wirklich taktvoll. It's, I mean, if you want me to be really honest. Und wenn du wirklich möchtest, dass ich ehrlich bin. I don't like the car for myself. Für mich selbst, ich mag diesen Wagen nicht. It seems to fit you really well. Ich glaube, der passt gut zu dir. Right? We want to speak the truth, but we want to put it in a way where we're not unnecessarily offensive. Also wir wollen die Wahrheit schon aussprechen, aber nicht notwendigerweise jetzt angriffig sein. Some people really like to be offensive. Manche Leute mögen das, andere anzugreifen. If I don't know what to say, aber wenn ich nicht weiß, was ich sagen I can soll, just buy some time. Dann kann ich einfach mir der Zeit ein wenig and schaffen. Just say, I'm speechless. Und dann sagst du einfach, na, ich bin sprachlos. What do you think of my new hairdo? My new hairdo. Was hältst du von meinem neuen Haarschnitt? I'm speechless. Ich bin irgendwie sprachlos. It's interesting. Interessant. I'm sure you like it. Ich bin mir sicher, das gefällt dir. But how do you like it? Aber wie gefällt's dir? On you or on me? Was, bei dir oder I bei mir? It actually fits you very well. Na, ich glaube, das passt dir ganz gut. We don't want to be unnecessarily offensive. Sie, like, wir wollen da nicht unnotwendigerweise angreifen. Do I really need to be truthful here to the full extent? Also muss ich hier im vollen Ausmaß die Wahrheit aussprechen? Okay, let's go to the next one. Gehen wir zum nächsten. This is from Chuck Swindoll. He's a great preacher in America. Das ist nun von Chuck Swindoll, ein großer Prediger in Amerika. He wrote this. Wisely labeled, the saving virtue tact graces life like fragrance graces a rose. Diese rettende Tugend. Smells like a rose. Ja, das, das hat das oder veredelt wie die Rose, wie der Duft einer Rose. It's remarkable how peaceful and pleasant tact can make us. Und es ist schon erstaunlich, wie friedvoll und wie Freude uns Taktgefühl machen kann. Its major goal is avoiding unnecessary offense. Und das Hauptziel von Taktgefühl ist es, unnotwendige Angriffe zu vermeiden. And that alone ought to make us crave it. Und das alleine schon sollte es uns dazu bringen, es zu ergreifen. Its basic function is a keen sense of what to say or do in order to maintain the truth and good relationships. Also die Grundlage davon ist ein ganz klarer Sinn für das, was man sagen muss oder tun muss, um die Wahrheit und gute Beziehungen aufrechtzuerhalten. Tact is at all times appropriate. Taktgefühl ist immer wünschenswert. In every situation attractive. Und in jeder Situation sinnvoll oder attraktiv. Unchangeably appealing. Ohne Zweifel auch anziehend. But rare. Aber sehr rar. Oh, is it rare. Oh, wie selten ist das. What do you do when someone wants to know your business? Wie ist denn das, wenn jemand von dir möchte, wie du im wissen möchte, wie du im Geschäft vorgehst? Wow, how much did that coat cost? Also wenn du zum Beispiel wissen möchtest, na wie viel kostet denn dieser? Oh, you got a new car. Mantel? What did that cost? Ah, dieses neue Auto, das du da hast. Was hat denn das gekostet? Hey, I saw you had a conversation with that person. What did you say? Du, ich habe gesehen, du hast mit dem gesprochen. Was hast du denn gesagt? Hey, they were crying over there. What's going on? Ah, du, ich habe gesehen, die weinen da drüben. Was ist denn los dort? Hey, I haven't seen that person in church. What's going on? Ich habe diesen Menschen schon lange nicht mehr in der Gemeinde gesehen. Was ist denn los mit ihm? I heard that couple's not living together. Do you know anything? Ich habe gehört, die leben nicht mehr zusammen. Weißt du irgendwas darüber? Do you want to know the best answer you can possibly give? Wollt ihr die beste Antwort erfahren, die ihr darauf geben könnt? I heard Tim Smith say this to somebody. Ich habe das gehört, wie der Tim Smith das jemandem gesagt Remember Tim hat. Smith? He's a professional counselor. He was in the church 3 years ago. Könnt ihr euch erinnern an Tim Smith? Er ist ein Seelsorger, aber auf professionelle Weise, und er war hier vor 3 Jahren. I heard him say this and I never forgot it. Und ich habe gehört, wie er das gesagt hat, und ich habe das niemals mehr and vergessen. I've said it dozens and dozens of times since I heard it. Und seit diesem Zeitpunkt habe ich es dann schon dutzende Male gesagt. So how much did your car cost? Also wie viel hat dein Auto gekostet? You simply say, dann sagst du ganz einfach, if I told you, wenn ich dir sagen würde, I'd have to kill you. Dann müsste ich dich, ja, ich müsste dich umbringen. Then they look at you like, what? Dann schaut dich der Mensch an. And just smile. Und du lächelst aber. And change the subject. Und wechselst das Thema. There's just no response to that. Da gibt's einfach keine Antwort drauf. So, with that, let's pray. Also mit diesen Gedanken wollen wir beten. Is there anything left here? I think that's it. Okay. So, Father, we thank you today. So, Vater, wir danken dir heute. We thank you for our community. Wir danken dir für unsere Gemeinschaft. And Holy Spirit, we thank you for enabling us to fellowship together. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du uns dazu befähigst, Gemeinschaft zu haben. Because we're all forgiven. Weil uns allen vergeben on ist. On a daily basis. Auf täglicher Weise. Through the blood of Jesus. Durch das Blut von Jesus. And through that we have fellowship. Und dadurch haben wir auch Gemeinschaft. Teach us, Father. Lehre uns, Vater. Teach us, Holy Spirit. Lehre uns, Heiliger Geist. To be a tactful people. Dass wir mit Taktgefühl to be vorgehen. Wise in how we speak to one another. Dass wir weise und besonnen sind, wie wir miteinander sprechen sollen. To know when to rebuke, zu wissen, wann wir zurechtweisen sollen. And when to be non-offensive. Und wann wir nicht angreifen sollen. We pray. So maybe there's somebody here this morning, you've never received Jesus in your life. Nun, vielleicht ist heute hier jemand, der noch niemals Jesus Christus in sein Leben gebeten hat. Jesus is God's Son. Jesus ist der Sohn Gottes. He came to earth. Er ist auf die Erde gekommen. And he came to die on a cross. Und er ist gekommen, um am Kreuz zu sterben. Because God wanted to offer us eternal life as a gift. Weil Gott uns das ewige Leben als Geschenk anbieten wollte. As a gift from him. Als Gabe von ihm. Paid in full by Jesus. Schon voll bezahlt durch Jesus. And if we pray and ask Jesus to come into our life. Und wenn wir beten und Jesus in unser Leben hineinbitten. He will show himself. Da wird er sich uns zeigen. He will fill us with his spirit. Der wird uns mit seinem Geist erfüllen. And he will give us the insurance. Und er wird uns die Versicherung geben. That when we die, dass wenn wir sterben, we will be with him. Bei ihm sein werden. Pray with me. Dann bete jetzt mit mir. Pray this prayer. bete folgendes Gebet. God in heaven, Gott im Himmel, forgive me. Vergib mir. All the things I've done wrong. Alle Dinge, die ich falsch gemacht habe. Through Jesus, your son. Durch Jesus, deinen Sohn. God in heaven, Gott im Himmel, cleanse me. Reinige mich. Forgive me. Vergib mir. I want to be with you when I die. Ich möchte bei dir sein, wenn ich sterbe mal. Can you say these words quietly? Kannst du diese Worte leise sagen? God forgive me. Gott vergib mir. Through Jesus your son. Durch Jesus deinen Sohn. Amen. Amen. Okay, let's just receive right now how God thinks about us through this message. Wir wollen jetzt ganz aufnehmen, wie Gott über uns denkt durch diese Botschaft. There isn't a kinder person than God in the whole universe. Da ist niemand so wie Gott im Universum. There isn't a kinder person. Da ist keine liebevollere Person als Gott in diesem ganzen Universum. And he does not think or harbor one bad thought towards you. Und er hat überhaupt keinen schlechten Gedanken für dich oder gegen dich. He is kind and he is faithful and he wants to help you. Er ist freundlich und treu und er möchte dir helfen. And whatever you are facing right now. Und welche Dinge du dich jetzt gerade gegenüber siehst, ganz egal welche es sind. He is going to help you find a way through it. Er wird dir helfen, deinen Weg hinauszufinden. He is for you. Er ist für dich. And he is with you. Und er ist mit dir. And he really only has kind, friendly thoughts towards you. Und er hat nur freundliche und liebevolle Gedanken für dich. And even if your situation doesn't change right away. Und selbst wenn sich deine Situation nicht jetzt gleich verändert, he wants to do something wonderful for you. Er möchte etwas ganz Wunderbares für dich machen. Will you recognize his kindness towards you today? Aber erkennst du seine Freundlichkeit für dich heute? He is with you this very moment. And he knows exactly what you're facing. Jetzt genau in diesem Moment ist er bei dir und er weiß ganz genau, welcher Sache du dich gegenüber siehst. And he wants to give you hope. Und er möchte dir Hoffnung schenken. And not to give up. Dass du nicht aufgibst. He will help you through it. Er wird dir dadurch helfen. Thank you, Father. Danke, Vater. Thank you for your kind, kind heart. Danke für dein freundliches, liebevolles Herz. Towards us. Für uns.